wie die auch gehemmt ist, als Protestation gegen diese Scheiße, die da im Nahostkonflikt läuft, ja, ganz klar, da sind wir alle auf der Seite von dem Pfarrer und so mit seiner Ausstellung, aber wie sie das lösen, ja, das geht dann nämlich genau wieder in diese Richtung, gegen die großen Hansen und gegen den Juden, die Juden und so weiter, und das ist, das muss in dieser protestantischen, in dem protestantischen Selbstbild nicht nur von diesem Pastor, der sich ja wichtig macht damit, sondern seine Politik damit macht und so und diesen entsprechenden Bündnissen, sondern das muss auch in diesen Subjekten, in den Individuen, im Massenmaßstab drin stecken. Und dem würde ich irgendwie auf die Spur kommen. Jetzt wieder lange Rede. Ich würde einen Vorschlag festhalten, dass man, es ist ja auch, glaube ich, ein Symposion, was der Alfred Schmidt und andere da jetzt nächsten Monat machen, über Feuerbach. Ach ja? Da ist der 25. Todestag oder Geburtstag von dem Feuerbach jetzt, steht vor der Tür, und das ist, glaube ich, schon im Dezember. Ich habe das gerade im IG Farbenhaus durch Zufall die Aushänge gesehen, wie wir da unsere Plättchen bei den Theologen hingelegt haben. Völlig sinnlos. Und da sind dann aber immer interessant diese Aushänge, was da so, was die Wissenschaft, ne, da macht die Akademie. Und da ist ein großes Symposium Feuerbach, und der Alfred Schmidt ist ja nur einer, der wirklich da was zu sagen hat und seine Leute da einlegt. In dem Zusammenhang würde es mich reizen, würde ich an einem Vorschlag festhalten, zunächst, ja, als Zugang wieder diesen eher auch in unserer Arbeitsweise diesen kategorial mal tiefer schürfenden, gelegten Zugang über Religionskritik, wie das von Feuerbach, von Marx als materialistische und als revolutionär sich verhat, sich der Kommunist dann kurzzeitig definiert, als der Feuerbach, als der so 1844 wieder Zusammenhang mit dem. Wie bitte? Wie du Kommunismus. Ja, aber er hat, da, ist da ganz lang angeschlittert, und man kann sagen, diese Art von materialistischer Religionskritik, der er entscheidend begründet hat und damit eben auch der marxischen Methode einiges unter die Füße geschoben hat, die sollte eigentlich auch ein Blick wert sein, einen erneuten, um von daher ranzugehen an die Fragen, wie ist das eine Protestation und wie ist diese Protestation gegen das wirkliche Elend auch eine, die unzureichend ist und die auch wieder ins Mittelalterlich, ins Reaktionäre, ins Vormoderne zurück, immer wieder zurückgebogen werden kann. Das wäre mein Erkenntnisinteresse daran, deswegen halte ich an dem Vorschlag fest, was aber nicht ausschließt, dass wir früher oder später, oder vielleicht auch gleich, wenn Leute das gerne jetzt möchten, da Befreiungstheologie angucken und Mariategie und sowas mit reinbeziehen. Da kommt man dann nämlich nicht drum rum, die Religionsvorstellungen und mythischen und religiösen Prägungen von in Peru und in Amerika und so weiter, sich genau anzugucken, wie da angesetzt wird, wie das christianisiert worden ist und so weiter, wie das dann umgewendet worden ist, die Christianisierung. Das ist eine ganz andere Problemlage, an die wir da kommen. Das sind wir von dieser deutschen Misere erstmal weg. Ja, Andreas möchte jetzt sagen, dass große Hansen eigentlich ein Wort von Münzer ist. Ja, auch. Das ist ein typisches Münzerwort. Ja.